Heute male ich dein Bild in die Lu und ich brauch dich dazu, darf ich dich wiedersehen? Wird's nochmal so schön? Denk kein Bild auf dieser Welt, Sindelu ist so schön, so wie du, und ich schau immer hin, wenn ich einsam bin. Leider finde ich ein Blau so blau, so wie deine Augen nie, und ein Rot so rot wie dein Mund so rot, such ich von spät bis früh. Heute male ich dein Bild, Sindelu, denn ein Girl schön wie du find ich nie mehr, Sindelu, auf der ganzen Welt. Oh, guck mal! Leider finde ich ein Bild, so wie deine Augen nie, und ein Rot so rot wie dein Mund so rot, such ich von spät bis früh. Heute male ich dein Bild, Sindelu, denn ein Girl schön wie du find ich nie mehr, Sindelu, auf der ganzen Welt. Heute male ich dein Bild, Sindelu, und ich brauch dich dazu. Deine Augen sind die Lu, deine Lippen sind die Lu, deine Küsse.